Deutschlandfunk, Kommentar. Heute zum Thema Hochwasser und Klimawandel, zur Diskussion um eine Amnestie für Steuersünder und zur Kabinettsumbildung in Brandenburg. Hochwasser in Sachsen, die Dresdner Innenstadt steht unter Wasser. Nicht viel anders ist die Situation in Passau, in vielen Regionen Österreichs und in Tschechien. Während die Rettungsmannschaften den Fluten nicht mehr Herr werden, herrscht in Teilen Kanadas extreme Trockenheit mit verheerenden Schäden, vor allem für die Landwirte. Vorboten eines dramatischen Klimawandels, Britta Fecke kommentiert. Im Gegensatz zum Menschen steht sie gern auf nassem Fuß, auch mal bis zum Hals im Wasser, die Erle. Sie ist da tolerant und wurzelt am liebsten im triefend nassen Boden der flussnahen Auwälder. Doch die Flüsse sind vielerorts begradigt, die Ufer befestigt, schlimmstenfalls betoniert. Die Auwälder gibt es nicht mehr, fast nicht mehr. Dumm, denn in ihnen könnte ein Teil der Wassermassen versickern, die seit Tagen einer Sintflut gleich in vielen Regionen Europas niedergehen. Die begradigten Flüsse sind zwar nicht die alleinige Ursache für die vollgelaufenen Städte, aber mit der Zerstörung der Ökosysteme wurde die Möglichkeit im wahrsten Sinne des Wortes verbaut, dass die von uns verursachte Sintflut abfließen kann. So hat die zivilisierte Welt nicht nur den Hahn voll aufgedreht, sie hat vorher auch noch den Abfluss verstopft. Sicherlich, viel Regen im Sommer ist keine Seltenheit. Doch Wolkenbrüche auf Mallorca, sintflutartige Niederschläge in Österreich, Tschechien und auch hierzulande, Dörfer, die zu sehen werden, das lässt sich mit den Launen der Natur nicht mehr erklären. Die Anzahl dieser extremen Regengüsse hat sich in den letzten 120 Jahren verdoppelt. Die mittlere Temperatur ist während dieser Zeit um 1 Grad gestiegen und an diesem einen Grad wandelt sich unser Klima. Warme Luft nimmt mehr Wasser auf als kalte. Der Kreislauf von Verdunstung und Niederschlag wird intensiver und durch die Erwärmung kommt auch insgesamt mehr Wasser ins System als zuvor. Die sonst in Gletschern gebundenen Wassermassen wechseln ihren Aggregatzustand. Was fest war, wird flüssig. Wo vor 100 Jahren noch dicke Eiszungen in die Täler leckten, sind jetzt nur noch Spuckeflecken. Nun ist es nicht so, als hätten Wissenschaftler nicht schon lange gewarnt. Aber ach, es ist doch so abstrakt, das mit den klimarelevanten Gasen, die sogar im Kühlschrank sind und aus den bunten Spraydosen entweichen. Und dann dieses Ozon. Da oben in der Stratosphäre, da ist es zu wenig. Und hier unten, da ist es dann schon wieder zu viel. Das soll mal jemand verstehen. Wie das alles genau ineinander greift, das überblicken selbst Experten nicht im Detail. Aber man braucht ein System, wie die Atmosphäre, auch nicht vollkommen zu verstehen und kann es dennoch komplett zerstören. Die Zusammenhänge sind komplex und wirklich schuldig will keiner sein, wie in der Küche einer Wohngemeinschaft. Da hat zwar jeder sein bisschen Schmutz zum großen Dreck beigetragen, aber so richtig verantwortlich fühlt sich im Schutz der Gruppe niemand. So zeigen auch die Industrienationen, allen voran der größte Treibhaussünder USA, mit dem Finger ständig auf die anderen, statt ihre eigene Umwelt- und Energiepolitik zum Wohle des Klimas umzustellen. Doch wozu in die Ferne schweifen, wenn die Sünde liegt so nah? Denn müssen wir wirklich im Winter kurzärmlich durch die stark geheizte Wohnung streifen? Muss der Nachwuchs mit dem Auto zur Sportstunde gebracht werden? Brauchen wir den Wagen überhaupt für all die kleinen Wege in der Stadt? Wenn es so weiter regnet, erübrigt sich die Frage um das Auto sowieso. Seit Tagen wird über eine mögliche Amnestie für Steuersünder diskutiert. In einem Entwurf der Hartz-Kommission war die Überlegung enthalten, Steuersünder straffrei davonkommen zu lassen, wenn sie ihr illegal ins Ausland geschaffte Geld zurückbringen und insbesondere in Ostdeutschland investieren. Das Bundesfinanzministerium hat heute klargestellt, diese Pläne sind vom Tisch. Jörg Münchenberg kommentiert. Es war in allererster Linie ein Versuchsballon, den die Hartz-Kommission da im Auftrag des Kanzlers aufsteigen ließ. Eine Steueramnestie für den Aufbau Ost, so die wohlklingende Idee, die der Kanzler noch am Wochenende vorsichtig unterstützte. Erst das verheerende öffentliche Echo brachte den Ballon zum Platzen und die SPD wieder zur Besinnung. Die geplante Amnestie für Steuersünder soll es nun doch nicht geben. Natürlich muss grundsätzlich darüber nachgedacht werden, wie Steuersündern die Rückkehr wieder schmackhaft gemacht werden kann. Immerhin geht es dabei nicht um Peanuts. Die Schätzungen über die im Ausland schwarz, das heißt am Finanzamt vorbei angelegten Gelder, schwanken zwischen 100 Milliarden und 1 Billion Euro. Solche Zahlen klingen verführerisch und verleiten wohl jeden Finanzpolitiker zum Träumen. Doch so einfach sind die erhofften Zusatzeinnahmen für den Fiskus nicht herauszuholen. Das zeigen allein schon die jahrelange Diskussion über die richtige Vorgehensweise in dieser Frage sowie der Blick auf das geltende Recht. Denn schon jetzt können Steuersünder einer Strafverfolgung entgehen, sofern sie sich selbst anzeigen. In einem solchen Fall aber werden die hinterzogenen Steuern plus Zinsen fällig. Dazu kommt eine gründliche Überprüfung durch das Finanzamt. Für viele schwarze Schafe kaum ein attraktives Geschäft. Hartz wollte da eleganter vorgehen. Eine Steueramnestie gekoppelt an milliardenschwere Investitionen für den Aufbau Ost. Doch obwohl die Idee nicht einmal im Detail ausgearbeitet worden ist, sie hätte ohnehin in der Praxis nie funktioniert. Denn plötzlich wären aus den ehemaligen Steuersündern ehrenhafte Geldgeber für die neuen Länder geworden und das auch noch staatlich gedeckt und gefördert. Für jeden ehrlichen Steuerzahler eine absurde Vorstellung. Darüber hinaus geht es in Ostdeutschland nicht allein um die Mobilisierung von mehr Kapital. Was nützen öffentlich gelenkte Investitionen, wenn es schlicht an Arbeitsplätzen fehlt? Die Umsetzung des Hartz-Vorschlages würde also weniger zu neuen Jobs führen, als vielmehr zu milliardenschweren Fehlinvestitionen. Reichlich spät hat sich nun auch der Kanzler von diesen Einwänden überzeugen und den Vorschlag aus dem Gesamtkonzept der Hartz-Kommission wieder streichen lassen. Stattdessen darf nun selbst der Finanzminister wieder seine eigene Meinung vertreten und die Forderung nach einer Steueramnestie vehement zurückweisen. Zurück aber bleibt ein fader Geschmack der finanzpolitischen Beliebigkeit, getreu dem Motto, da, wo es in das wahlkampftaktische Kalkül hineinpasst, nimmt es die Regierung mit den bisherigen Überzeugungen nicht so genau. Insofern dürfte die SPD am Ende mehr zu beklagen haben als nur einen geplatzten Versuchsballon. Anderthalb Monate nach seinem Amtsantritt setzt Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck, SPD, den Generationswechsel im Landeskabinett fort. Neuer Arbeits- und Sozialminister wird der 44-jährige Günther Baske, ebenfalls SPD. Er löst seinen Parteifreund Alwin Ziel ab, bisher dienstältestes Mitglied im Kabinett, ein alter Vertrauter von Ex-Regierungschef Manfred Stolpe.